oder stirb! Viel Qual für ein bisschen Ruhm, dein Leben war vergeudet, ohne Lohn und Dank. Sie wird niemals wie du, gib sie auf, ich behüte und schütze sie, deine Zeit ist vorbei, du vergehst, keine Seele folgt dir ins Grab. Ich sah schon viele Monster, keines war so klar. Was nützen die, wenn die Dunkelheit siegt übers Licht? Jeden Augenblick bist du zu Staub und deine Gräueltaten sind fortan vorbei. Ich bin noch lange nicht tot und vergehe mich am Blut eurer Kinderschar. Ihr schaut so aus dem Grab, wenn ich's tu, denn ihr lebt nur elendig kurz in Demut und in Tugend. Ich jedoch bin frei zu Ende. Zerstört, weil der Sieg nun mir gehört. Sag mir, wie du sterben willst, bald schon seh ich, wie